In dieser Stunde im Radio Marabu Interview Dietmar Renka aus Rostock von Berlok. Willkommen heißen wir auch unsere Hörer auf 104,8 Osnabrück am Dienstagabend. Genießt unser Programm und Dietmar Renkers Statement zum Genuss. Nun will der Marcel von Marabu unbedingt von mir wissen, was Genuss ist bei mir. Da gibt es so viel. Leider bin ich ein Genießer. Ich trinke gern mein Bierchen. Und ich trinke auch gern mein Likörchen. Und zum Beispiel in Ägypten, wenn ich in die Sonne fahre mit meiner lieben Frau, das sind gleich zwei Genüsse, genieße ich einmal meine Frau und dann dort, was trinkst du so? Uso. Und die ägyptische Sonne haben wir entdeckt. Und die Unterwasserwelt, Wahnsinn, das genieße ich. Ich habe nicht umsonst hier am linken Ohr eine Sonne in Ägypten mitgebracht. Die Sonne ist meine heimliche Freundin. Und das Ohr seht ihr im Bild auf www.radiomarabu.de. Zollfrei für euch. Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Ein Genussmensch vor dem Herrn ist auch Dirk Zörner, Chef der Zörner. Und hier ist er mit seiner aktuellen Single Einmal nur mit dir auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Bye. 25 Minuten im Radio Marabu Interview Dietmar Renker von Berlok. Die Zöllner, einmal nur mit dir. Die Zöllner stand 1988 auf der Bühne im Vorprogramm für James Brown in Ost-Berlin, FDJ Liedersommer. Und er stand dem Großmeister James Brown und einem seiner großen Vorbilder auch direkt gegenüber. Jetzt folgt James Brown auf Dirk Zöllner Living in America. Nonstop, 30 Minuten Nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Radio Marabu. Alternative Music. Feet.

aus Toronto. Thank you. und knapp Weaves aus Toronto, lang und breit gleich Berluk im Interview. Davor haben wir im 30 Minuten Nonstop Music Block gehört Beck, Paul Simon, Vampire Weekend, Bio, der Bassist von Vampire Weekend Solo, Cruising aus Irland, James Brown und die Zöllner. Die Zöllner auch demnächst zu Gast auf Radio Marabu zu ihrer aktuellen Single Einmal nur mit dir. Sommerradio Marabu. Hier ist Frank Göbel auf Radio Marabu. Und ich bin Marcel Fischer. Im 20. Jahr des Radio Marabu Flashbacks befassen wir uns mit unserer Heimat, mit Thüringen. Hier hört Radio Marabus alternative Oldie-Show, präsentiert, moderiert und produziert von Marcel Fischer und Frank Göbel. Der exklusive Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Thüringen. Dort ist jetzt ein linker Ministerpräsident und relativ viele in dieser Republik sind entsetzt. Wird Thüringen nun eine Diktatur? Alles dazu im Marabu-Flashback Thüringen on demand auf www.radiomarabu.de. www.radiomarabu.de. Radio Marabu ist und bleibt natürlich eine Dieter Bohlen-freie Zone. On shortwave, this is Radio Marabu. Reports are welcome. Send reports to info at radiomarabu.de. That is info at radiomarabu.de. Kommunismus vergeigt. Kapitalismus verkackt. Friede kommt als nächstes. Jungs, warum macht ihr nicht etwas, was ihr könnt? Wir können Radio. Und machen es. Radio Marabu. Radio Marabu. Sommerradio Marabu. Dietmar Renker von Berluk. Zu Gast auf Radio Marabu. Dietmar Didi von Berluk. Hallo. Hallo. Es gab eine Zeit in der DDR zwischen 78 und 85, da waren Berluk eine der größten Ostrock-Bands. Die Stones-Platten wurden damals ein bisschen schwächer. Ihr habt dafür den Osten gerockt. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit? Also ich muss erst mal dazu sagen, die Stones haben nicht geschwächelt. Die werden auch nicht schwächeln. Die spielen eines Tages bloß nicht mehr. Denn gerade die Stones, das ist für mich eine Band, das ist Rock'n'Roll pur. Rock'n'Roll pur, unverfälscht. Es geht ab. Und wir haben natürlich dann auch eine gute Erinnerung in dieser Zeit. Wir konnten uns nicht beschweren. Es lief wahnsinnig gut für uns. Es hat Spaß gemacht. Berluk, der Name, das ist ja Berlin, Luckenwalde. Berlin, Luckenwalde, Berluk. Wir sitzen jetzt hier aber in Rostock und man sagt ja bei euch auch immer, die Rocker von der Küste, das war nicht nur ein Albumtitel, das ist so ein richtiger Begriff. Wie hat es dich an die Küste verschlagen? Ach, du kommst nicht drumrum, das Ding aus den Sack zu holen. Das ist ja unglaublich. Was bei mir genauso ist. Das ist sowas, so ein uraltes Ding. Das ist ja schon Steinkohle, das riecht ja schon. Naja, Berluk heißt ja normalerweise Berlin-Luckenwalde. Aber das hat sich irgendwie so ergeben, dann die meisten waren aus Rostock. Deshalb hatten wir auch den Untertitel, den uns unser damaliger Texter aufgedrückt hat, Burkhard Lasch, die Rocker von der Küste. Stimmt natürlich nicht, aber der Sänger war von der Küste und etc. Das hat sich schon so ergeben und jetzt sieht es so aus, es sind fast alle aus Berlin, außer mir. Und ich noch nicht mal von hier oben, sondern wie man hört, am rollenden R aus Sachsen. Aus Leipzig genau. Ich. Dich hat die Liebe an die Küste geführt. So ist es, so ist es. Und also ich fühle mich hier oben in Rostock eigentlich sehr heimisch. Wir benennen das jetzt aber trotzdem nicht noch um in Rostluck. Nee, muss nicht sein, das lassen wir mal alles so. Und dann sagen natürlich viele von hier oben, sag mal, yo, kannst du nicht ordentlich reden hier? Bist du langsam von der Küste? Ich sage, du, das wir so und das blieft so. Und es kommt auch keine Hansa-Hymne mehr von euch? Moment, wenn du da an die Wand guckst, siehst du das? Da sehe ich einen Sticker, genau. Genau, und da haben wir auch eine CD gemacht, 4 neue Titel, haben wir auch schon Hansa vorgeschlagen, haben gesagt, wir würden gar kein Geld haben, die könnt ihr verkaufen und kommt in euer Säckel, ihr braucht Geld, Probleme sind immer da. Aber durch den laufenden Abstieg und die laufenden Sorgen haben die ganz andere Probleme, als jetzt eine CD da in ihrem Shop rauszubringen. Wir spielen jetzt euren Klassiker, Hallo Erde, hier ist Alpha. Da gibt es noch so eine alte Kamelle, dass man den immer mit Sigmund Jähn in Verbindung gebracht hat. Ist aber natürlich Blödsinn, ne? Der Song ist schon etwas älter. Auch das, was so ein Uralter sagt, was überhaupt nicht stimmt. Denn dieses Lied haben wir schon rausgebracht, weit vor Sigmund Jähn. Und diese ganze Thematik, wo wir auch darüber eine ganze LP haben, das hat sich auch so ergeben. Unser damaliger Keyboarder, Axel Stehr, der Sänger Manfred Kehler und ich, wir waren Fan von utopischer Literatur. Das wiederum hat der Kurt Demmler, unser damaliger Texter, mitbekommen, dass wir das gut finden und so weiter. Und da haben wir ein, zwei Titel gemacht. Und immer mehr, bis dann Amiga gesagt hat, eigentlich können wir davon dann eine LP machen, Reise zu den Sternen, was dann auch stattfand. Und das ist bis jetzt mit Abstand, denke ich mal, die beste und meistverkaufteste LP. Der Sigmund Jähn wirkte auf mich auch nie wie ein Rocker. Hat er euch jemals getroffen? Habt ihr ihn mal kennengelernt? Nö. Muss dann auch nicht mehr sein, dann spielen wir jetzt. Hallo Erde, hier ist Alpha, Berluk. Привіряю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт. We'll be right back. Hallo Erde, hier ist Alpha, das war Berluk und Didi von Berluk ist da. Das ist auch das Lied, was am meisten in den Medien läuft. Eigentlich müsste laufen, No Bomb. Aber das war wahrscheinlich den Leuten zu viel Friedensliebe. Dann nimmst du mir jetzt was voraus, weil No Bomb läuft am Ende unseres Interviews und darauf komme ich nachher lang und breit nochmal zurück. Das war nämlich der zweite ostdeutsche Welthit von Berluk, den spielen wir nachher auf jeden Fall noch. Jetzt will ich dich erstmal befragen zum aktuellen Stand. Berluk 2015, es gibt neue Konzerte auf jeden Fall von euch. Ja, du hast ja eins erlebt am 1. Mai in Frankfurt, oder? Genau. War ein bisschen kalt, aber es war gut und hat Spaß gemacht. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Wir spielen leider nicht mehr so viel wie früher, aber so ist das nun mal. In der Zwischenzeit hat sich auch viel geändert, die Bands und vor allen Dingen die Hörgewohnheiten der Leute. Es ist eine ganz andere Generation entstanden. Das ist so, jede Band hat ihre Zeit. Wie schätzt du den Stand des Ostrock allgemein ein? Naja, viele haben ja schon das Handtuch geschmissen und die Putis wollen es ja dies Jahr schmeißen. Obwohl, ich denke eher, das ist wieder mal so ein kleiner PR-Gag. Die haben es ja drauf, die Jungs. Zumindest haben sie es auf Radio Marabu geschmissen, wir haben sie nämlich auch interviewt dazu. Also bei uns ist auch der aktuelle Stand, sie haben es geschmissen. Die haben es geschmissen. Sie wollen jetzt die letzte Tournee machen. Wir können das dann beobachten aus der Ferne. Naja. Ich nehme mal, der Boxer nimmt das Handtuch wieder auf. Ganz stumpf. Er kann das runterschmeißen. Das kann er doch machen. Aber er kann es wieder aufheben. Ich meine, dann ist das natürlich so, das muss aufgehoben werden. Weil die Fans haben dann gesagt, ach ihr lieben Jungs, ihr könnt doch jetzt wohl nicht aufhören. Na gut, sagen sie dann, machen wir noch ein Jahr dran. Können auch zwei sein. Vielleicht auch drei. Ich meine, mir geht's genauso. Es ist so, das ist schwierig, den Zeitungen zu bestimmen, wann muss ich jetzt aufhören. Muss natürlich immer den Zeitpunkt wirklich abpassen, dass man nicht dann, zum Beispiel ich oder wir, nicht der Jopi der Rockmusik wird. Ne? Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Am Klavier stehen und dann plötzlich umfallen und tot sein. Na, das wäre ja nun nicht gerade das. Na gut, schauen wir mal. Viele Menschen wechseln ja so im Zeitraum ihres Lebens die Interessen. Also die Musik spielt dann eine geringere Rolle. Du hast das selbst bei Berluk einige Male in der Bandgeschichte erlebt. Dein Keyboarder, der erste Keyboarder, ist zum Beispiel in ein völlig anderes Metier gewechselt, auch der erste Sänger. Wie ist das bei dir? Bist du immer noch heiß auf Rock'n'Roll rund um die Uhr? Ja, ich bin wahrscheinlich so der Unverbesserliche, der Letzte der Mohikaner. Und da haben viele gesagt, du kannst doch was anderes machen hier, Coverband. Heißt das jetzt? Früher hieß das Nachspielband. Na gut, das klingt doch viel schöner, ne, Cover. Obwohl die meisten, das ist kein Cover, was die machen. Das ist nach wie vor Nachspielen und dann manchmal teilweise nicht mal gut. Na gut. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Beschäftigst du dich nach wie vor mit aktueller Rockmusik, mit aktuellen Trends? Gäbe es da was, was du nachspielen würdest? Nicht wirklich. Berluk spielt Berluk und fertig. Vor einigen Jahren gab es von euch ein paar neue Stücke. Die waren auf so einer Best-of-CD drauf. Wie entstanden die? Der Herr, auf jeden Fall nicht ganz so wie früher. Das liegt wahrscheinlich daran, weil mir früher doch die Mehrzahl von hier oben war. Malle gleich unser Sänger, damals neben mir wohnte in Warnemünde und dann haben wir uns besser ausgetauscht und in unserem kleinen Heimstudio die kreativ zusammengearbeitet besser. Und jetzt ist das jetzt so, da ich hier oben bin und die anderen in Berlin, ist das anders und hinzukommt, die Musik in Berlin, die haben alle noch zwei oder drei andere Objekte. Also das heißt, Also nur von der Musik leben. Und das ist natürlich alles nicht mehr das, wie es mal war und wie es eigentlich sein sollte. Aber das ist nun mal so. Es entsteht praktisch nicht mehr in einem gemeinsamen Prozess, kann man sagen. Nee, das haben diese fünf Lieder haben die vier Berliner, wollen wir sagen, zusammengeschraubt in Berlin im Studio. Und ja, mein Einfluss war nicht so toll wie früher. Meinst du, es kommt noch mal was? Unser Sänger ist sehr fleißig, das muss ich sagen. Und der schickt mir sehr oft neue Titel, neue Lieder zu. Ich soll mal da meinen Senf dazugeben. Und zu DDR-Zeiten sicherlich hätten wir die auch produziert und da wäre was draus geworden. Aber in der jetzigen Zeit, bei dieser Vielfalt und Konkurrenz, da müssen die Lieder, die man heutzutage macht, entweder genial gut sein in der Melodieführung, in der Idee, vom Text her sowieso und. Wenn das nicht der Fall ist, fallen sie alle durchs Rost. Wir haben verstanden. Von der Greatest Hits, such mal einen aus von den letzten neuen Berluck-Stücken. Welcher hat dir da besonders gefallen? Na, von den neuen Liedern würde ich nur sagen, haben zwei eine Chance gehabt. Das ist der Achterbahn und Flieg, Arter, Flieg. Aber jetzt kommt ja der Gag. Ich habe da eine Menge Geld ans Bein gebunden und habe alle Rundfunkstationen hier, die man so kannte, einschlägigen, eine ganze Menge, hab da so eine Liste gehabt, alle bemustert mit persönlichen Anschreiben, hab die CD eingepackt, hab darauf hingewiesen, dass von den fünf neuen Liedern Fliegarter Flieg und Achterbahn diejenigen wären, welche vielleicht man spielen könnte, etc., etc. Feedback null. Das klingt schlimm, ja. Das klingt schlimm, aber das ist nicht so schlimm, weil, wie gesagt, wenn man so lange Musik macht wie ich und Erfolg gehabt hat, ist das nicht so schlimm. Jede Band hat ihre Zeit und man kann ja nicht ewig auf der Bühne stehen. Da machen wir jetzt ganz einfach was als Radio Marabu. Wir spielen den Adler. Das passt ja so ein bisschen. Flieg, Adler, flieg. Was meinst du? So mag mich das, ja. Auf meinen Weg. und weiß, ich finde mich. Oh, dann tret ich aus dem Schatten und stell mich ins Licht und denke: Flieg, stolzer Adler, flieg. Nur wer kämpft, der siegt. Mach deine Flügel weit, flieg hinein in diese Zeit. Flieg, stolzer Gast auf Radio Marabu, Berluk. Der Rockmusikant der DDR hatte eine umfassende Ausbildung. Wie wirkte sich das auf die Musik aus? Ja, das war in der DDR so. Du durftest ja nur das professionell machen, wenn du die sogenannte Pappe hattest im Musikerjargon. Das heißt, eine abgeschlossene Ausbildung. Bei mir hieß das so, ich war 3 Jahre in Dessau am Landestheater, habe Schlagzeug gehabt. Dann damals habe ich noch in Sachsen gewohnt. Das hatte ich, weil Pflichtfach Klavier war, Klavierunterricht. Nicht, dass ich nur hier der Virtuose war. Nö, nicht mehr dazu. Harmoniebestimmung etc. Musikgeschichte, das habe ich selber gemacht. Und Musiktheorie bei meinem damaligen Gitarristen habe ich gewonnen. Der war Dozent für Musiktheorie. Ja, und dann hat man eines Tages sich angemeldet zur Prüfung. Und das war natürlich so, dass unglaublich viele Berufsmusiker, fast alle dann, diese schwarzen Punkte, die da hoch und runter liefen, sprich Noten, damit was anfangen konnte. Und welche Auswirkungen hatte das auf die DDR-Musik, wenn man sie heute analysiert? Ja, das waren ausgebildete Musiker, die wussten, was sie tun. In Ordnung. In den 80er Jahren wart ihr ziemlich groß mit dabei, eine der größeren Bands in den 80er Jahren. Dann kam die Wende. Wie habt ihr diese erlebt? Wir haben sie erlebt in Lettland. Wir waren jedes Jahr über die FDJ. War wunderbar. In Lettland hatten dort schon eine Band, mit der wir Freundschaft geschlossen haben. Eine sehr gute Band. Und haben dort immer so mehrere Konzerte gemacht. Und da haben wir das so von Weitem erlebt und haben zugeguckt. Zumindest ich, kein Jufer. Ja, das, eines Tages war es dann soweit. Die sogenannte Wende. Unglaublich, aber wahr. Dennoch erinnert man sich an euch wie an viele andere große Kollegen. Die aktuelle Musikszene kann derartige Fanbindungen kaum noch erzeugen. Warum konnte deiner Meinung nach auch international gesehen Rockmusik diese Bedeutung erlangen? Was soll ich dazu sagen? Na, ich sag mal, zwei Schlagworte habe ich mir mal so aufgeschrieben. Zum einen vielleicht die technische Entwicklung. Also wer die Beatles damals in Stereo haben wollte, musste die Platte letztlich kaufen. Also bei MP3 und sowas gab es nicht. Kann das mit reingespielt haben? Also ich denke, nur die Musik als solche. Ich weiß noch, wo ich das allererste Mal 1962 die Beatles gehört habe. Oh, mein Gott, das war für mich eine Offenbarung. Ist ja Wahnsinn. Ich gedacht, was ist das für Musik? Ist ja unglaublich. Da habe ich gar nicht an die technische Sache gedacht, die reine Sache. Und damals war auch noch nicht, für mich zumindest, abzusehen, dass das so solche Wellen schlagen würde. Das war Wahnsinn, die Musik. Und wenn man jetzt manchmal noch die alten Beatles-Sachen anhört, unglaublich. Solch eine Substanz. Herrlich. Also das ist, ich denke mal, in 100 Jahren noch wird es die Leute noch erreichen und sogar vielleicht nochmal neu aufgefrischt. Das ist zu hoffen. Auf dem kulturellen Gebiet haben ja auch die Systeme miteinander gerungen, Sozialismus und Kapitalismus. Kann das ein bisschen Auswirkungen auf die Qualität gehabt haben, dass sich dann auch im Mainstream bessere Sachen durchgesetzt haben? Ja, das ist so, hier, wenn ich jetzt hier über Rockmusik der DDR spreche, wir waren alle vom Westen beeinflusst, das ist ja völlig klar. Die Rockmusik nicht in der DDR erfunden worden. Das ist ja wohl klar. Das ist klar, ja. Obwohl, ich würde bald sagen, der Deutschrock, der war zu der damaligen Zeit besser als im Westen. Ich meinte ja auch, man stand dann, da war ja durchaus so eine Konkurrenzsituation da, dass man sich gegenseitig überflügeln musste. Naja, das ist, wenn man so hervorgerufen, dass der Deutschrock hier in der DDR gut war, war, dass wir doch diese Regelung hatten, wenn wir spielen wollten draußen, 60% Ostmusik, 40% Westmusik. Weil das natürlich keiner gerne machen wollte und das im Rundfunk da noch forciert wurde, in den Medien, haben viele eigene Titel gemacht. Und dadurch hat sich, ich sage jetzt mal gezwungenermaßen, der DDR-Rock gut entwickelt. Weil die Bands dadurch eigene Titel gemacht haben. Es gibt es ja heute sogar in Frankreich, die haben ja auch eine Quote im Radio und dadurch eine sehr lebendige eigene Musikszene. In Skandinavien zum Teil auch, aber ohne Quote, aber in Frankreich zumindest. Ich weiß, und man ist auch hier da wieder am Werken, dass es wieder so kommt, aber das wird nicht so sein. Wenn ich heutzutage das Radio anstelle, das mache ich immer nur, wenn ich lange Touren habe, ist da eigentlich die meisten Sender eine derartig uniformierte Musik da. Das wird vom Zufallsgenerator, vom Computer hergestellt. Also das wird in den meisten Fällen, früher haben das die Redakteure noch bestimmt. Aber ist schon lange nicht mehr der Fall. Ja, heute sind es die 150 angeblich beliebtesten Titel, die durch Research oder durch Umfragen ermittelt werden, die dann rauf und runter laufen. Und darauf aufbauend nochmal die Frage, du hast es gerade schon angedeutet im Beispiel Beatles, was wird bleiben von der Rock'n'Roll-Ära, wenn die Stones und Bob Dylan, wenn die alle mal nicht mehr sind? Kriegt das dann überhaupt noch jemand mit? Also im Radio doch zumindest nicht. Man wird sehen. Ich bin kein Hellseher. Also eins weiß ich, diese alten, guten Bands, sprich Beatles, Stones etc., das ist Musikgeschichte und die wird bleiben. Währenddem diese neuen Bands, die jetzt so existieren, wird keine Hand danach kennen. Da wollen wir abwarten. Wir spielen jetzt was von Berluk, was du dir aussuchen kannst. Gibt es so ein ganz persönliches Lieblingslied von Berluk, außer den Hits von dir persönlich? Ja, was zum Beispiel eine Wahnsinnsballade ist, finde ich immer noch und sehr gut, ist Reise zu den Sternen. Dann spielen wir jetzt. Musik. etwas treibt uns fort in den Raum und etwas hält zurück. Berluk zu Gast auf Radio Marabu. Der Start der Rockband Berluk ist auf 1975 datiert. Davor wart ihr mit Tanzmusik viele Jahre aktiv, darüber wurde aber nie wirklich gesprochen. Der Vollständigkeit halber frage ich das jetzt hier auch. Hättest du heute Lust auf einen Schwank aus der Schwarz-Weiß-Ära oder bleibst du beim Start 75? So ist es. Wir wollen ja nur nicht zurückgehen ins Anno Dünemals. Da könnte man ja sonst wo hier anfangen beim Windeln. Beim Windeln nicht unbedingt, aber ihr habt vorher auch Musik nachgespielt. Wir haben jetzt, sagt man ja dazu, Coverband. Unglaublich. Wir haben damals sehr viel gemacht, Pink Floyd und Manfred Mann's Earth Band. Und wo wir dann unsere erste LP hatten, dann hat sich das immer mehr geändert und wir haben dann immer mehr unsere eigenen Lieder gespielt. Das haben uns natürlich viele, viele krumm genommen, dass wir da nicht mehr so Pink Floyd gespielt haben. Wir haben die ganze wie ich aber hier nachgespielt und denke, ganz gut haben wir das hinbekommen. Aber die Fans, die dann sich von uns gewandt haben, kamen viel, viel mehr an, die das gut fanden, dass wir unsere eigenen Lieder gespielt haben. Und was ist schöner für einen Musiker, wenn er auf der Bühne stehen darf und kann sich selber darstellen? Du hast ja gerade dann schon Pink Floyd genannt. Welche anderen ganz, ganz wichtigen Einflüsse für dich als Musiker würdest du nehmen? Naja, Manfred mit Earth Band haben wir auch viel gespielt. Und ja, wir hatten auch Jethro Tull mit drin, etc. Und AC/DC ist klar und so weiter. Das hat natürlich dann zur Folge auch gehabt, wir haben uns so in diese Bands eingehört, dass unsere eigenen Titel, ohne dass wir das wollten und dass wir nachgespielt haben, hat sich dann in unseren Liedern etwas niedergeschlagen. Sprich, in der Reise durch den Stern. Das ist so. Diese Einflüsse waren so, dass das automatisch ging. Und das hat sich ja dann hier, wir haben zum Beispiel, meine Frau hat mir das jetzt hierher gelegt, durften wir am 23. März 2013 haben wir dann mit Manfred Mentz Earthband zusammen auf der Bühne gestanden. Oh, wow. Ja, ja, hier in Rostock. Mit den Legenden. Das war natürlich dann ein Erlebnis. Ich habe ihn mal getroffen in der Naturbühne Steinbach-Langenbach im Thüringer Wald. Wen? Den Manfred Mann. Hast du getroffen? Ah ja. Und das war schon was, ne? Berluck und Manfred Mann. Da werden wir dann auf jeden Fall in der Sendung auch noch Manfred Mann spielen. Jetzt kommen wir aber zurück. Ich habe ja am Anfang einen ostdeutschen Welthit von euch versprochen. Das war die Nummer 1. Ich glaube 1982 No Bomb, der meistgespielte Song damals auch im Radio. Für mich ist es eigentlich musikalisch die geilste Berluck-Nummer. Aus der Zeit der atomaren Hochrüstung. Keine Bomben, darum geht's ja. Wie real war für euch damals die Angst vor den großen Rums? Genauso wie heute noch. Leider ungebrochen, weil so viele Leute Interesse daran haben, dass die Kriegsmechanerie oder wie heißt sie, dass die läuft, um Geld zu verdienen, ist die Angst genauso noch. Das gibt ja viele her, da muss ich jetzt nicht sagen, ne? Wo es ganz brenzlig ist. Wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Das wollte ich sowieso fragen. Syrien, Libyen, Ukraine. Brenzlig. Müsste da nicht jeden Tag eigentlich No Bomb dreimal im Radio laufen? So ist es leider, so ist es leider. Wer in der DDR lebte, war ja mit linken Gedanken immer konfrontiert, auf jeden Fall. Hast du zur Wende irgendwann mal so die Hoffnung gehabt, jetzt wird alles besser, Systemkampf ist überwunden, Frieden wird überall möglich sein, oder warst du eher so pessimistisch? Ach, wäre das schön. Tja, Politik wird von Menschen gemacht und die Menschen sind so. Ich glaube, wir müssen noch leider sehr lange warten, bis der Menschheitstraum wahr wird. Aber da habe ich so meine Bedenken, dass das jemals sein wird, weil es immer wieder welche gibt, also die Waffenindustrie. Da gibt es so viele Lobbyisten in der Politik. Und solange das nicht aufhört, wird es leider noch lange so weitergehen. Und das Lied No Bomb ist nach wie vor leider hochaktuell. Auch noch Pflicht auf euren Konzerten? Schon deswegen. Dann werden wir es jetzt spielen im Radio, weil es ja sonst zu selten läuft. Und ich bedanke mich bei dir für das Interview. Hier ist No Bomb, Berluck. Mr. President, Gegner von dieser Erde hier kommt es nicht los. Und wird die Erde ein riesen Bombenloch, liegen wir alle tot in seinem Schoß. Mr. President of America. Hey, Mr. President, here's a crazy star. Ich bin verrückt, doch niemals so verrückt, dass ich gern sitze auf dem Pulverfass. Ich bin verrückt, doch niemals so verrückt, dass ich mich einfach so abbringen lass. Ich hab Musik im Bau und alles wäre verloren im nächsten Krieg.